Lektion 6, Übung I. A. Das sagt ihr nicht. Das sagt ihr nicht. B. Da sagt er nichts. Da sagt er nichts. C. Er nimmt einen Bus. Er nimmt einen Bus. D. Das sind vier Herren. Das sind vier Herren. E. Ist da sehr viel Arbeit? Ist da sehr viel Arbeit? F. Herr Mann kommt zu oft. Herr Mann kommt zu oft.